das wäre der Schluss meines heiligen Lebens gewesen. Ich habe gewagt, weil ich glaubte, dass es sein muss. Ich habe ihn gewagt, weil ich überzeugt bin, dass nun nicht mehr länger gezögert werden darf. Ich habe es gewagt, weil ich überzeugt bin, dass endlich unser Volk doch wieder zur Besinnung kommen wird. Und dass, wenn es auch heute und ungerecht geurteilt und wenn die Juden uns verfluchen, einmal nicht unter Gott, dass sie doch hinter uns marschieren werden, dass sie einsehen werden, wir haben wirklich nur das Beste gewollt.